So, wir reden weiter über Theorie von Shamatha, und wie ich erklärt habe, indem wir uns mehr mit der Sanskrit-Tradition beschäftigen. Ich benutze mehr die Sanskrit-Quellen. Ich habe erklärt in China und in Tibet, auch natürlich in den Ländern, wo chinesische und tibetanische Buddhismus sich verbreitet hat. Man benutzt meistens diese Yogacara-Shastra, um Shravaka-Bhumi, um diese Shamatha zu erklären. Und wir haben auch angefangen, nach dem Inhalt von diesem Buch, nämlich wir haben erklärt die 9 Stufen von Shamatha. Erinnern Sie sich noch an die 9 Stufen? Stapayati, Samstapayati, Avastapayati, Upastapayati, Damayati, Shamayati, Vyupashamayati. Vipassamayati, Ekoti Karoti, Samadhiyati. Das sind die 9 Stufen. Wenn Sie in buddhistischem Institut lernen, müssen, natürlich jeder kann das auswendig. Und wir haben auch erklärt, damit man das versteht, muss man auch verstehen, wie es sich so entwickelt. Man fängt an zu meditieren, ich erkläre kurz, indem man den Geist auf ein Meditationsobjekt wendet. Das Meditationsobjekt, sehr wichtig zu verstehen, in der Mahayana-Tradition ist ein mentales Objekt. Auch wenn Sie Farben sehen, wenn der Geist sich nach außen, nur nach außen richtet und nicht nach innen. Entschuldigen, ich muss jetzt, habe ich vergessen, Handy muss ich zumachen, sonst haben wir Störung. So, indem man sich konzentriert, der Geist dann wendet sich nach innen. Das muss sehr klar sein. Und ich habe auch erklärt die Gründe. Wenn der Geist sich nach außen richtet, dann die Berührung mit dem Objekt ist sehr grob. Das habe ich früher erklärt. Wenn das Objekt ist ein mentales Objekt, dann die Berührung wird viel feiner. In Abhidharma haben sie sogar diese Gleichnis, zwei Böcke, die sie mit den Hörnern schlagen, ist dann verglichen mit Berührung von äußeren Objekt. Was passiert? Okay, was ist? Plötzlich bin ich verschwunden, aber sehen Sie mich wieder? Wir sehen die ganze Zeit. Und wenn man sich konzentriert, konzentriert man sich natürlich nach innen, weil diese Funktion von der Konzentration ist, dass die anderen Geistesfaktoren, die Inhalt des Geistes machen, die erscheinen zusammen. Wenn sie zusammen erscheinen und der Geist sich nicht zerstreut, dann sie sozusagen, der Geist wendet sich nach innen, weil sonst ist es ein Affengeist und in Affengeist, was immer für ein Objekt erscheint, gleich ist es begleitet mit Zuneigung oder Abneigung. Wenn der Geist sich nach innen wendet, dann er kann diese Tendenzen, die sind sozusagen sehr natürlich für uns, die in der Welt bleiben müssen. Diese Tendenzen sind natürlich, aber wenn wir meditieren, wir sehen, dass diese Tendenzen eigentlich nicht zur Ruhe uns bringen. Und Shamatha und Training in Shamatha ist Training für damit man die Ruhe erreicht. Das ist die Bedeutung von Shamatha. Und wenn der Geist sich nach außen wendet und gleich sich identifiziert mit den Tendenzen zu Zuneigung und Abneigung, dann er kommt nie in Ruhe. So, deswegen Stapayati, man etabliert den Geist auf Objekt der Meditation. Es kann auch die Farbe sein, es kann auch Atmen sein. In der tibetanischen Buddhismus ist das, es kann auch eine Statue von Buddha sein. In Sakya-Tradition, es wird ein Blatt sein. Aber man bemüht sich, dass der Geist bleibt bei demselben Objekt. Jetzt in Meditation, in der Sanskrit-Tradition, wir haben zwei Objekte der Meditation. Sehr wichtig zu verstehen. Normalerweise, wir brauchen ein Objekt mit Gestalt. Atmen ist auch ein Objekt mit Gestalt. Alles, was in Raum erscheint, ist ein Objekt mit Gestalt, mit Form. Aber so, wenn Sie weiter die nördliche Tradition lernen, besonders Zen oder Tantra, dann gibt es auch Meditation in Dzogchen und so weiter. Gibt es auch Meditation, objektlose Meditation. Also mit Objekt heißt Sa-Vikalpa. Vikalpa heißt, dass wir arrangieren das Objekt. Kalpa heißt eigentlich zusammensetzen. Abhisamskara. Wir machen das Objekt in dem Geist. Und Nirvikalpa ist, wir machen überhaupt nichts in dem Geist und wir identifizieren uns mit überhaupt kein Objekt. Das ist Nirvikalpa. Wir machen nichts im Geiste und betrachten alle die Objekte, die dann im Geiste erscheinen, als etwas, was nicht wirklich ist. Das ist unsere eigene Konstruktion. Wenn Sie Zen lernen oder Dzogchen lernen, kommen Sie zu dieser Meditation. Das ist dann führt zu Abneigung von Zugreifen zu dem Objekt. Solange man Objekt zugreift, wird man nicht vollkommen zur Ruhe kommen können. Das ist nicht möglich. Das auch erfahren Sie in der Meditation mit Objekt und erfahren Sie auch in der Meditation ohne Objekt. Man kommt zur Ruhe nur, wenn man nicht das Objekt greift und sich nicht vereinnimmt. Nur dann kommen Sie zu völliger Ruhe. Und das ist nicht so leicht. Weil wir haben immer Tendenz, sich die Objekte vereinen. Das ist mein, das gehört mir, das bin ich. Und das führt, wie wir alle erfahren haben, das führt sehr oft zu Frustration und zu Ängsten, zu Depressionen. Was wir wollen, haben wir nicht. Was wir nicht wollen, haben wir. Wir haben alle solche Phänomene erfahren. Deswegen haben wir, ich vermute, Interesse für Meditation, indem wir die Ruhe des Geistes schützen können. Wenn wir sowas nicht erfahren haben, würden wir nicht die Meditation schützen können. So, letztes Mal habe ich erklärt, damit wir die Meditation schützen können, obwohl wir sind am Anfang frustriert, indem wir wollen das Objekt mit Kraft behandeln. Und das natürlich bringt nicht Ruhe, solange wir das Objekt im Geiste mit Kraft, also nur mit Kraft behalten möchten. Und wir müssen lernen in Shamatha, dass wir auf natürliche Weise beliebige Objekt, das wir im Geiste behalten möchten, wir können es so allmählich, so zu mühelos machen. Wenn Sie das machen können, werden Sie Meister von Shamatha. Das ist nicht so leicht. Also erste Schrift, man dann konzentriert sich auf ein Objekt. Zweite Schrift ist, dass man lernt bei dem Objekt so lange möglich, so lange wie möglich zu bleiben. Das ist Samstapayati. Sam heißt zusammen. Man bleibt mit dem Objekt zusammen für längere Zeit. Aber indem man noch nicht viel Meditation geübt hat, man macht das nur durch Kraft. Und das bringt keine Beruhigung. So, am Anfang werden die Yogis frustriert, indem sie sich bemühen. Sie haben noch keine tiefe Erfahrung von Shamatha und sie wollen unbedingt das Objekt im Geiste lange Zeit halten. Mit Kraft werden sie frustriert. Aber sie machen weiter, indem sie verstehen, dass wenn sie sich nicht Mühe geben, wenn sie nicht überzeugt sind, dass was sie machen, ist von Nutzen, dann sie werden nicht dabei bleiben und werden sich nicht bemühen. Und das, wir haben erklärt, das sind die Bedingungen, damit man sozusagen nicht mehr mit Kraft das Objekt im Geiste hält, aber durch Achtsamkeit. Wunderbare Sache. Durch Frustration kommt man zu Achtsamkeit, nach so erklärt Asanga. Wenn man nicht frustriert ist, man wird sich nicht Mühe geben, achtsam zu sein. Und man gibt sich Mühe, indem man, ich habe früher erklärt, indem man Vertrauen hat an das, was man macht, indem man Enthusiasmus dafür hat, Chanda, und indem man übt. Dann fängt man an, etwas von der Ruhe die zu Shamatha gehört, zu erfahren. Warum? Weil er nicht mehr durch Kraft den Geist zu dem Objekt führt, sondern durch Achtsamkeit. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn wir wirklich von Meditation im täglichen Leben Nutzen haben wollen, wir müssen sozusagen üben, damit wir tief die Achtsamkeit schützen. Und wir lassen uns nicht durch unsere Tendenzen zu Zuneigung, Abneigung und unsere Tendenzen von aufgeregten Geist und lethargischem Geist. Wir lassen uns nicht davon kontrolliert werden. Wir betrachten das. Das ist Achtsamkeit. Und nach der Lehre von Yogacara, wir machen das, indem wir uns erinnern an die Belehrungen, die wir bekommen haben. In Shamatha die Belehrungen sind, solange wir nicht imstande sind, auf natürliche Weise den Geist auf dem Objekt halten können, ohne Kraft, sondern durch Achtsamkeit und Wissensklarheit, werden wir nicht wahre Ruhe erfahren können. Wenn Achtsamkeit kommt, wir haben ein bisschen Geschmack von das, was Prashabdi heißt in Sanskrit. Prashabdi heißt Leichtigkeit, Feinheit, Klarheit und Entspannung. Wenn wir nicht mehr durch Kraft den Geist zu dem Objekt führen, sondern wir die Kraft von Achtsamkeit in uns kristallisiert. Wir haben Vorgeschmack von Ruhe. Achtsamkeit bringt dem Geist Vorgeschmack von Ruhe. Es ist noch nicht sozusagen volle Ruhe, aber es ist Vorgeschmack von Ruhe. So, Achtsamkeit wird in Theravada-Tradition erklärt mehr als Konzentration, Fähigkeit zu natürlicher Konzentration. Aber diese Konzentration ist nicht Einspitzigkeit des Geistes. Diese Konzentration ist Fähigkeit, bei dem Objekt zu bleiben und völlig klar sein über alle anderen Objekte und nicht von den anderen Objekten sozusagen sich stören lassen. So zum Beispiel, wenn ich jetzt rede, ich konzentriere mich auf, was ich sage und ich bin auch völlig bewusst, wo ich sitze, was da ist, wer kommt, wer geht, was sehe ich aus dem Fenster. Ich bin völlig davon bewusst, aber ich beschäftige mich nicht davon. Ich beschäftige mich nur mit dem Inhalt von dem, was ich sage. Deswegen kann ich klar ausdrücken, insofern ich ein bisschen die Sprache beherrsche. Ich kann klar ausdrücken, was ich ausdrücken möchte. Sonst, ich werde immer gestört von anderen Gedanken, von äußeren Objekten, von Geräuschen. Wenn Sie tiefe Achtsamkeit haben, Sie können auch auf den Markt ganz konzentriert sein und gar nicht gestört sein von dem, was die Leute herumsagen. Aber Sie können trotzdem sehr gut wissen, was, worüber Sie reden und wie Sie sich fühlen und so weiter, ob Sie sich ärgern oder ob Sie Freude haben. Nehmen Sie alles wahr, aber lassen Sie sich nicht stören. Also in der Theravada-Tradition, wie ich es gelernt habe, die Eigenschaft von Achtsamkeit ist, dass die Funktion von Achtsamkeit ist, dass man sich immer erinnert an das Objekt, auf den man die Aufmerksamkeit richtet und wird nicht von anderen Objekten gestört. Deswegen, ich habe erklärt, Sati oder Smriti heißt eigentlich Gedächtnis. Aber Gedächtnis meistens heißt Gedächtnis an etwas, was in Vergangenheit passiert ist. Aber hier ist Gedächtnis an Objekt von jetzigen Aufmerksamkeit. Wenn wir diese Gewohnheit gewinnen, auch wird unser Gedächtnis besser, weil in der Tat Objekt der Vergangenheit ist auch jetziges Objekt. Es ist auch Objekt. So, wenn wir mit Achtsamkeit Aufmerksamkeit üben, dann der Geist entwickelt Fähigkeit, bei dem Objekt der Aufmerksamkeit zu bleiben, ohne sich bloß an Kraft verlassen. Er verlässt sich an die Fähigkeit, nicht das Objekt der Aufmerksamkeit zu vergessen und von anderen Objekten sozusagen, die Aufmerksamkeit wird wörtlich in Sanskrit gestohlen. Mushita Smriti. Wenn Sie auf ein Objekt Aufmerksamkeit richten und Sie wollen bei dem Objekt bleiben und diese Aufmerksamkeit wird von anderen Objekten gestohlen, dann sie richten nicht den Geist an Objekt mit Achtsamkeit. Also das ist Unterschied zwischen Einspitzigkeit und Achtsamkeit. Wenn Sie einspitzig sind, Sie fast nehmen andere Objekte nicht wahr. Das dann führt zu Dhyana, zu Fähigkeit, sich mit dem Objekt zu schmelzen. Aber das ist nicht der Fall mit Achtsamkeit. Sie wollen nicht mit irgendwelchem Objekt zu schmelzen. Sie wollen sehr klar über die Natur des Objektes sein und nicht von anderen Objekten gestört sein und nicht zulassen, dass der Geist von anderen Objekten, so popular gesagt, gefressen wird. Das haben wir erklärt, dann im dritten Stadium von Shamatha, Das heißt Upasthapayati. Wann immer der Geist das Objekt von Aufmerksamkeit, auf dem sie bleiben möchten, weggeht, sie werden davon voll bewusst und bringen sie wieder den Geist zu demselben Objekt, ohne Kraft, sondern mit Kraft der Achtsamkeit. Kraft der Achtsamkeit und Kraft der Wille ist nicht dasselbe. Wenn ich was mit Kraft der Achtsamkeit mache, experimentiere sie selbst, meine Bewegung, meine Sprache, mein Denken wird klar. Wenn ich das ohne Achtsamkeit tue, wenn ich ohne Achtsamkeit denke, wenn ich ohne Achtsamkeit rede, wenn ich ohne Achtsamkeit bewege den Körper, ein anderes Gefühl. Wenn ich das mit Achtsamkeit mache, ich werde sofort bewusst von den Tendenzen des Geistes zur Unreinheit. Nach der buddhistischen Tradition, diese Tendenzen des Geistes zur Unreinheit heißen Nivaranas. Nivaranas heißt Hindernisse. Traditionell im Buddhismus, in den Schriften, gibt es fünf Hindernisse. Ich habe vielleicht schon erwähnt. Erster Hindernis heißt Kamaraga, das heißt Tendenz des Geistes, dieses Objekt von den Sinnen zu greifen, zu einzunehmen und sozusagen für sich genießen. Das heißt Kamaraga. Wenn ich Kamaraga habe, dann denke ich nur, was ich essen möchte, was ich berühren möchte, was ich hören möchte, was ich schmecken möchte und so weiter, was ich sehen möchte. Und wenn ich meinen Geist auf ein Objekt, wenn ich mich trainiere in Shamatha, wenn ich meinen Geist auf dem Objekt von Aufmerksamkeit lange Zeit halten möchte, dann natürlich bin ich aufgeregt. In der nördlichen Tradition, in Sanskrit-Tradition, diese Tendenz, sich an den Geist sich an Objekte von sinnlichen Genuss richten lassen, ist Kamaraga. Ich will Farben genießen, Geräusche, also Laute genießen, ich will Essen genießen, ich will schöne Farben genießen und so weiter, besonders schöne Berührung genießen. Und gleichzeitig will ich meinen Geist auf demselben Objekt von Aufmerksamkeit bleiben lassen und bemühe mich dafür. Natürlich, das ist Aufregung. Geist wird nicht zur Ruhe kommen können. Andere Tendenz des Geistes, also Nivarana, Hindernis des Geistes ist, das Objekt von Aufmerksamkeit, Objekt des Geistes, dann führt zu Abneigung. Ich will von dem Objekt loswerden. Ich will ihn bedrücken. Ich will ihn nicht. Aber ich will ihn durch Kraft beseitigen. Pratihan auf Sanskrit wörtlich heißt, ich will gegen das Objekt schlagen. Wenn es zu Gewohnheit wird, so die buddhistische Psychologie, das führt zu Depressionen, zu Ängsten, zu Sorgen, die, wenn sie sich sammeln, das sind die schlimmsten Hindernisse, die wir Wesen haben. So, dieselbe Prinzipien haben sie auch in Medizin, wenn sie Ayurveda sich beschäftigen, diese Tendenz von Abneigung und Gewalt in Abneigung führt dann zu größten Leiden, geistliche Leiden. Dann wird man sehr schnell alt, und alle möglichen Krankheiten werden verursacht, indem man sich selbst und auch die anderen mit Gewalt behandeln. Das ist Pratigha. Das ist auch so nach der Sanskrit-Tradition, das ist auch Zustand von Aufregung und Audatyam. Wenn ich Abneigung habe, Zuneigung habe, und halte in diesem Zustand, das ist Hindernis zur Ruhe. Wenn diese Zuneigungen und Abneigungen dann nehmen die Kontrolle über meinen Geist, was passiert? Dann entweder bin ich im Zustand von Unruhe, Stress und Reue. Ich immer denke, ich sollte das machen, habe ich nicht gemacht. Ich sollte das nicht machen, habe ich gemacht. Das ist auch Zustand von Unruhe. Diese zwei zusammen. Wenn die sind praktisch immer mit Zuneigung und Abneigung verbunden, die sind auch Zustand von Aufregung. Die Ruhe des Geistes hindern. Andere Zustand ist die Lethargie des Geistes, die meistens auch mit sozusagen groben Gefühl im Körper verbunden sind, Schläfigkeit und Trägheit. Wenn ich viel aufgeregt bin, dann meistens auch, habe ich Tendenz zu Trägheit, Schläfigkeit. Mein Geist verliert die Fähigkeit von Achtsamkeit und Wissensklarheit. Und letzte Nivarana, letzte ist Vichikitsa. Vichikitsa kann man auch als ich habe keine Überzeugung über das, was ich mache. Ich habe Zweifel dran, meistens für die Buddhisten, das ist Zweifel an Buddha, an Dharma, an Sangha, an bedingte Entstehung, das heißt an die fünf Aggregate in Vergangenheit, in jetzigen Zustand, in Gegenwart und in Zukunft, dass sie durch Kausalität verbunden sind, an bedingte Entstehung, was wir eigentlich als Buddhisten erfahren möchten. Wenn wir das erfahren, wir dann mindern diese Tendenzen, sich mit Zuneigung und Abneigung zu identifizieren. Dann, wenn wir mindern diese Tendenzen, dann wir werden auf natürliche Weise mehr achtsam. Und wenn diese Tendenzen kommen, wir identifizieren, wir lassen sie kommen und gehen und identifizieren uns damit nicht. So gewinnen wir mehr und mehr Vorteil von Meditation. Das ist diese Leichtigkeit, Feinheit des Geistes, Direktsein des Geistes, Entspannung und Klarheit. Diese Prashabdi, diese Fähigkeit von Klarheit und Entspannung wird wachsen, indem unsere Fähigkeit auf natürliche Weise Achtsamkeit zu üben auch wächst. Und dann kommt Wissensklarheit. Wenn wir reden über diese neun Stufen, die wir erlebt haben, wenn wir vierte Stufe von Shamatha erreicht haben, was passiert? Wir dann behalten das Objekt im Geiste nicht mehr durch Kraft, aber auf natürliche Weise durch Achtsamkeit. Wir verlieren das Objekt nicht mehr. Geist kann aufgeregt sein, aber wir verlieren das Objekt nicht. Geist kann träg sein, aber wir verlieren das Objekt der Aufmerksamkeit nicht mehr. So fängt an, sich diese Wissensklarheit Samprajanya zu kristallisieren und uns zu völliger Ruhe bringen. Ohne Wissensklarheit, wir können nicht zu völliger Ruhe kommen können. In der buddhistischen Tradition, und das ist auch nicht zufällig, Wissensklarheit, Samprajanya, ist auch Synonym von Vipassana, von Weisheit. Das heißt, wir durch Kraft der Achtsamkeit, wir fangen an zu verstehen, dass wenn wir uns an Körper binden und zugreifen, ist das ein Fehler, an Gefühle binden und zugreifen, das ist auch ein Fehler, an Geist zugreifen und wollen es beeinnahmen, das ist auch ein Fehler, und auf Objekte auch ein Fehler. Deswegen, wenn wir Wissensklarheit benutzen, wir entwickeln die Fähigkeit von Loslassen. Upeksha. Upeksha, Iksha, In Sanskrit heißt sehen, Upa heißt sehen aus der Nahe. Sehen aus der Nahe, wunderbare Sprache Sanskrit. Upa heißt auch nicht, nicht sehen. Sehen von der Nahe heißt nicht sehen in dem Sinne, das bin ich, das gehöre mir. Ich identifiziere mich mit meinem Körper, mit meinen Gefühlen, Emotionen, mit meinem Geist und mit den Objekten, das das Geist wahrnimmt. Wenn ich diese Fähigkeit habe von Wissensklarheit, ich kann allmählich zu völliger Ruhe kommen. Wenn ich nicht diese Fähigkeit habe, dann wird es schwer. Deswegen ist es sehr wichtig, nicht nur in Meditation, auch im täglichen Leben, diese Fähigkeit von Achtsamkeit immer aufrechthalten. Und Bewusstsein von den Tendenzen des Geistes zu sich mit Hindernissen zu identifizieren. Wir, besonders wenn wir den Weg von Bodhisattva einschlagen möchten, und die meisten von uns haben Bodhicitta in sich aufstehen lassen, dann wir wollen nicht die Hindernisse völlig beseitigen, aber wir wollen die Hindernisse in sich selbst und auch in den anderen, indem wir auch nicht nur uns selbst, aber auch den anderen helfen möchten. Wir wollen von den Hindernissen weniger und weniger beeinflusst werden, aber wir wollen sie nicht beseitigen. So, wir studieren diese Tendenzen zu Hindernissen in sich selbst. Und indem wir sie in sich selbst studieren, wir auch verstehen allmählich umso besser diese Tendenzen in den anderen. Alle diese Tendenzen dann führen zu Zustand von Klesha. Klesha ist Ärger des Geistes. Wir meditieren, damit wir die Ärger des Geistes beseitigen. Aber wir sind unfähig, die Ärger des Geistes zu beseitigen, wenn der Geist sich nicht beruhigt hat. Und der Geist kommt zu völliger Ruhe durch die Kraft von Wissensklarheit. Samprajanya. In der nördlichen Tradition, so Abhidharma Kosha, Abhidharma Samuchaya, wenn Sie später studieren, Vasubandhu identifiziert Achtsamkeit mit Weisheit. Nach Abhidharma Kosha, Wesen von Achtsamkeit ist Weisheit. Nach der südlichen Tradition, wenn Sie in Thailand lernen und so weiter, in Burma, Sie werden erklären, dass Wesen von Achtsamkeit ist Fähigkeit, dass diese Aufmerksamkeit auf das Objekt nicht gestört wird. Das ist einfach eigentlich Konzentration. Aber die zwei natürlich kommen zusammen. Wenn sie nicht zusammenkommen, werden wir nicht zu Ruhe, wirklicher Ruhe kommen können. So. Die Achtsamkeit hat auch die Seite von Weisheit, indem sie bringt die Objekte zusammen. Samprajanya heißt wörtlich Fähigkeit, die Objekte zusammenbringen mit Weisheit. Das ist Wissensklarheit. Und in buddhistischem Sinne, diese Geist und Objekte zusammenbringen mit Weisheit heißt nicht anhaften. Wenn wir nicht anhaften, allmählich verstehen wir bedingte Entstehung, das nicht erlaubt, irgendwelche Substanz in den Dingen, innen und außen. In der Mahayana-Lehre, in der nördlichen Tradition, es gibt eigentlich nur eine Substanz, das nicht wirkliche Substanz ist, und das ist die Leerheit. Das ist Nirvana. Wir haben schon erklärt, in der nördlichen Tradition, in tibetanischer Tradition, in chinesischer Tradition, wir können uns bemühen, von Anfang an über diese Leerheit zu meditieren. Sie verstehen durch Nachdenken, durch Logik und auch durch Meditation. In der Tradition von den Hörern, die nach dem Zustand von Arahat sich sehnen, nach völligen Beseitigung von Ärgern des Geistes, eigenen Ärgern des Geistes. Wichtig ist, dann die Wissensklarheit zu richten auf Zustand von Vergänglichkeit. Der Zustand von Vergänglichkeit ist Ärger. In der Mahayana-Lehre, dieser Zustand von Vergänglichkeit ist Leerheit. Und Leerheit ist Ärger, indem wir sie nicht verstehen. Deswegen, wir sollen uns bemühen, von Anfang an die Leerheit zu verstehen, auch intellektuell, das ist sehr wichtig. Und auch in alles, was wir machen, in Denken, in Reden, in Bewegung, außer der Leerheit gibt es keine Substanz. Und Leerheit ist Substanz, aber keine wahre Substanz, in dem Substanz ist etwas, so was, worauf man steht, das ist die Bedeutung von dem lateinischen Wort sub. Stanz, Stanz ist stehen. Aber es gibt nichts, worauf wir wirklich stehen können. So. Kommen wir zur Wissensklarheit. Und diese Wissensklarheit wird erreicht durch Fähigkeit von Achtsamkeit. Wenn man Achtsamkeit hat, habe ich auch schon erklärt, wenn man Achtsamkeit hat, wird der Geist konzentriert, aber nicht Einspitzigkeit des Geistes. sondern Fähigkeit, nicht Aufmerksamkeit gestört werden lassen von anderen Objekten. Das ist noch nicht Einspitzigkeit des Geistes, aber das ist Tendenz, auch das ist sozusagen die Grundlage für Fähigkeit, Einspitzigkeit des Geistes zu entwickeln. Ohne das, wir können nicht Einspitzigkeit des Geistes entwickeln. Und nur wenn wir Einspitzigkeit des Geistes haben, wir können mit dem Objekt der Betrachtung, der Aufmerksamkeit uns schmerzen. Das ist dann Dhyana. Im Zustand von Dhyana, alle Störung des Geistes ist weg. Aber solange wir nicht Vipassana üben, wir nicht Weisheit üben, dass wir nur für die Zeit von Versenkung, von Schmelzen mit dem Objekt, wenn wir nicht mehr mit dem Objekt verbunden sind, dann wieder der Geist wird kann weiter Ärger haben. Das hat der Buddha selbst erklärt. Buddha hat alle Stufen von Versenkung gemeistert, aber er war nicht zufrieden. Seine Lehrer haben erklärt, diese Vertiefungen, besonders die Vertiefung der Vertiefungen ohne Form, als Befreiung. Aber Buddha war nicht zufrieden. Das ist, kann nicht Befreiung sein, wenn ich noch weiter Ärger des Geistes haben kann. Deswegen hat er sich entschlossen, extreme Askese zu üben. Durch Konzentration, Einspitzigkeit des Geistes kann man nicht ununterbrochene Ruhe erreichen. Kennen. Dann, wie hat er das geschafft? Indem er diese Fähigkeit von Einspitzigkeit des Geistes und Vipassana, Vipassana heißt wahre Unterscheidung, die Sachen sehen, wie sie wirklich sind, ohne Selbst, ohne Substanz. Diese dann Samadhi von Befreiung kann man nur erreichen, wenn diese Fähigkeit von Einspitzigkeit des Geistes, von Konzentration, von Samadhi und von Weisheit, das heißt von loslassen, zu ein wird. So kommen wir, können wir zu Befreiung kommen. Aber die erste Schritt ist, den Geist auf natürliche Weise, ohne Anstrengung, in dem Zustand von Ruhe bleiben lassen. Das ist die Voraussetzung für Weisheit, für Sehen die Realität, wie es wirklich ist. Sehen der Realität in dem Sinne, dass in der Realität nichts uns wirklich gehört. Trotzdem, wir sind da. Wir sind da, aber nichts uns wirklich gehört. Dieser Körper ist da, aber gehört uns nicht. Die Gefühle sind da, aber gehören uns nicht. Geist ist da, aber gehört uns nicht. Und die Objekte des Geistes sind da, aber gehören uns nicht. Wie ist das möglich? Das ist natürlich möglich, indem Alles, was wir erfahren, hat nur eine Substanz und das ist eben Nirvana oder Leerheit. So, wir kommen dann zu dem Zustand, in dem wir durch Kraft der Achtsamkeit, wir haben die Fähigkeit zu Wissensklarheit. Wenn wir Wissensklarheit haben, was passiert? Wir haben Prashabdi, wir haben Klarheit und Entspannung und wir haben Upeksha. Wir lassen los. Aber das ist nicht so einfach. Erster Schritt ist, wir haben die Fähigkeit und ohne Kraft der Wille, aber mit Kraft der Achtsamkeit, das nicht sich nicht an Kraft der Wille, bloß an Kraft der Wille verlässt, unsere Geist auf Objekt von Aufmerksamkeit liegen lassen. Das ist schon Konzentration, nicht Einspitzigkeit, aber Konzentration. Wenn der Geist konzentriert ist, welche Tendenz ist da? Wenn der Geist nicht konzentriert ist, welche Tendenz ist da? Zu Aufregung, Zerstreuung. Wenn der Geist aber konzentriert ist, was ist Tendenz des Geistes? Zu senken. Wenn der Geist konzentriert ist, es ist ein tiefer Geist. Tiefer Geist senkt. Dann erscheinen alle möglichen Bilder in dem Geiste. Haben Sie vielleicht, wenn die Meditation besser geht und Sie schützen nicht den Geist, dann sind Sie so wie im Zustand von Traum. Objekte erscheinen. Haben Sie erlebt? Objekte erscheinen, der Geist verliert nicht Atmen, wenn, oder ein Bild von Buddha, wenn Sie sich darauf konzentrieren. Aber das Objekt wird nicht klar. Und wenn das Objekt nicht klar ist, kann man nicht von wahre Shamatha oder Vipassana Wissensklarheit reden. Objekt muss klar sein. Dann jetzt, indem Sie die Fähigkeit haben, Sie haben schon Achtsamkeit gut geübt, Sie haben Fähigkeit, die Aufmerksamkeit nicht zu ändern, Sie bleiben bei dem Objekt, das Sie brauchen. Aber das Objekt wird nicht klar, weil der Geist hat Tendenz zu senken. Trotzdem, Sie verlieren nicht mehr das Objekt. Sie haben Gedanken, aber verlieren Sie nicht das Objekt. Aber diese Tendenz zu senken muss man überwinden. Deswegen fünfte Stufe, wir haben schon erklärt, heißt Dhammayati. Sie zähnen diese Tendenz des Geistes zu senken, damit der Geist zur Ruhe kommt. Sechste Stufe heißt Shamayati. Der Geist kommt zur Ruhe. Wunderbarer Zustand. Sie werden nicht mehr gestört. Aber diese Tendenz zu senken und sich zu aufregen, die kommt, aber wird sehr minder. Deswegen stärkt nicht mehr den Geist. Deswegen Shamayati. Der Geist kommt zur Ruhe. Mit kleinen Tendenzen zu senken und zu sich zerstreuen, die tauchen noch. Aber Geist bleibt in Ruhe. Er identifiziert sich nicht damit, er betrachtet. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht. Das ist die Voraussetzung für tiefe Shamatha und tiefe Vipassana. Wenn wir nicht zu diesem Zustand von Ruhe kommen, kann man nicht von wahre Shamatha und Vipassana reden. In diesem Zustand, man identifiziert sich nicht den Schwingungen des Geistes, die sehr, sehr tief in uns sind. Wenn Sie viel meditieren, werden Sie immer klarer erfahren, wie tief diese Tendenzen von Schwankungen des Geistes in uns sind. Auch wenn wir schon diesen Zustand von Dhyana erreicht haben, alle Stufen von Dhyana, wir haben gemeistert, diese Tendenzen von Schwanken des Geistes bleiben da. Solange wir nicht Buddhas sind, die bleiben da. Wenn wir den Weg von Bodhisattva einschlagen möchten, wir wollen sie nicht völlig beseitigen, aber wir wollen von diesen Sachen lernen. Damit sie uns nicht mehr stören. Jetzt, wenn wir noch diese Schwankungen des Geistes haben, was machen wir, damit wir den Geist völlig zur Ruhe kommen lassen und dann die Einspitzigkeit des Geistes meistern, damit der Geist sich mit dem Objekt schmelzt und geht in Dhyana? Was machen wir? Wunderbare Sache, jetzt sehr, sehr fein, die wir finden auch in Yoga, in den Kommentaren zu Patanjali Yoga Sutras, die wir fein finden auch in Buddhismus. Zwei Sachen, wenn wir völlig von dem Tendenz, von den Hindernissen des Geistes beseitigt, wenn von den Hindernissen des Geistes los werden möchten, wenn wir Unruhe des Geistes beseitigen möchten, dann was sollen wir machen in diesem beruhigten Zustand, in dem doch die Schwankungen des Geistes erscheinen? Wir müssen lernen, dass die Anstrengung, diese Tendenzen des Geistes zu senken oder sich beruhigen, unruhigen lassen, wir müssen nicht diese Anstrengung des Geistes oder Formationen des Geistes, Abhisamskaras, ändern. Immer selbe Anstrengung. Selbe, wenn wir zu viel Anstrengung üben, um Einspitzigkeit des Geistes zu üben, heißt das Abhoga. Wunderbares Wort von dem Sanskrit-Wurzel Bhuj. Bhuj heißt wenden. Abhoga in diesem Sinne, es hat vielen, vielen verschiedenen Bedeutungen in Sanskrit. Abhoga heißt auch genießen. Aber hier heißt genießen, heißt Geist zu dem Objekt wenden. Wenn mit zu großer Anstrengung, dann gibt es immer in diesem Zustand, der Geist ist schon beruhigt, aber gibt es Tendenz, Geist geht nach oben. Audatya heißt eigentlich, Aufregung heißt, Geist geht nach oben. Laya, Lethargie des Geistes heißt, Geist geht nach unten. In Chinesischem übersetzen sie genauso. Tendenz des Geistes nach oben zu gehen, schwanken, Tendenz des Geistes nach unten zu gehen. Und in diesem Zustand von Ruhe, wir haben noch diese Tendenzen, deswegen wir können noch nicht mit dem Objekt schmelzen. Dann was machen wir? Wir müssen beseitigen Abhoga und Anabhoga. Zu viel Anstrengung in Wenden des Geistes zu dem Objekt, in Anstrengung des Geistes, sich zu wenden zu dem Objekt, oder zu wenig Anstrengung des Geistes zu dem Objekt sich zu wenden. Wenn diese Schwankungen gehen weg, was passiert? Der Geist erreicht Einspitzigkeit, Ekoti-Karoti. Wenn der Geist erreicht Einspitzigkeit, er wird nicht mehr schwanken. Wenn er Fähigkeit erwirbt, nicht mehr zu schwanken, er erreicht Samadhi und er kann mit dem Objekt schmelzen. Dann sozusagen, er kann erreichen Samadhi von Jhana an Objekt oder Samadhi von Zen, das ist objektlose Samadhi. Wir haben Samadhi mit Objekt und wir haben Samadhi ohne Objekt. Beide sind verursacht durch Einspitzigkeit des Geistes. Im Zustand von Einspitzigkeit des Geistes, diese Leichtigkeit, Entspannung verlässt uns nicht. Schwankungen sind weg. Und wenn dieser Zustand bleibt durch Übung, dann wir gehen in Samadhi mit Objekt oder ohne Objekt. keine Tendenzen mehr zu Störung, Klarheit, Entspannung. Na, und üben, üben, üben. Übung macht den Meister. In der Zustand von Dhyana, wenn wir Theravada lernen, so wie ich es gelernt habe, dann wir, das ist Voraussetzung für tiefe Vipassana. In diesem Zustand dann diese Unbequemlichkeit von Vergänglichkeit an der man sich konzentriert, wird immer größer und der Geist dann betrachtet nur diesen Zustand von Nirodha, von Aufhören. Wenn man sich völlig diesen Zustand verstanden hat und ohne Mühe in diesem Zustand bleibt, dann wird man ein Arahat. Der Buddha ist auch ein Arahat. Aber bevor er in diesen Zustand eingeht, er beseitigt alle Tendenzen, alle Gewohnheiten, die zu Tendenzen von Hindernissen führen. Und dann wird er nicht nur ein Arahat, wird er auch Dharmakaya. Er wird Dharma selbst. Dharma ist das, nach der Definition, was eigene Natur hat. Eigene Natur der Dinge ist eben die Leerheit. Die Leerheit ist die einzige Realität. Und der Buddha ist einer, der diese nicht-dualistische Leerheit heißt Soheit. Buddha ist einer, der in Soheit kommt und in Soheit geht. Deswegen ist er Dharmakaya. Er ist Körper von Dharma. Dharma ist das, was eigene Natur hat. Eigene Natur von allen Phänomenen, das wir erleben, ist eben nur eine Realität, die Realität von Substanzlosigkeit, von Leerheit. Diese alte Herr hat eine Stunde 20 Minuten fast gesprochen. Für heute ist es genug. Dann wir lassen ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten, wenn es gibt. Und nächste Mal, das ist heute ist, was für Datum haben wir? 17., ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, heute ist der 17. Am 24. dann wird das jetzt das letzte Mal und das letzte Mal und ich werde dann ein bisschen erklären, alle die Sachen, die zu diesem Wissen noch gehören, wie Entwicklung von Aufmerksamkeit, die und so weiter und die wie man mit den Hindernissen umgeht und wie die Hindernisse sich dann im Geister manifestieren und so weiter. Das alles können wir besprechen. Und besonders in dem, jetzt wird es das letzte, dieser letzte Vortrag jetzt bis zu Frühling, bis zu April oder Mai. Dann wir widmen uns mehr den Fragen und Antworten. Hoffentlich werden Sie nachdenken über das, was ich gesagt habe. Und wir können dann mehr Diskussion haben und uns besser kennenlernen, indem wir zusammen diskutieren. Nicht nur, dass eine Person redet und redet und redet, bis der Hals ungemütlich wird. Zu lange reden macht müde, zu kurze Reden auch führt nicht zu Konzentration. Dann machen wir immer nicht zu lang, nicht zu kurz, aber immer lassen wir ein bisschen Raum für Fragen. Haben Sie schon nachgedacht über irgendwelche Fragen, die euch interessieren? Ich sehe eine Hand da. Wer ist das? Lars? Ja. Bedeutet das, ist eine Frage? Ja, danke schön. Ich könnte auf Deutsch versuchen, aber ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn ich die Frage auf Englisch stelle und dann können Sie selbstverständlich auf Deutsch antworten. Okay. So it was about the last passage you were talking about. You said, if I understood correctly, that dharma is that which has self nature. So it sounds like almost a definition as opposed to other phenomenons. And then you said something about soul height, which I reckon must be suchness. I didn't quite. I mean, this of course is complex, but could you say a little bit more about this constellation? Yes, sure. So you should, kann ich auf Deutsch reden, damit Ja. wir es besser verstehen. Nach der buddhistischen Lehre, diese Ich existiert nicht wirklich. Was existiert? Diese Ich ist Aggregation von Dingen, so wie ein Wagen ist Aggregation von verschiedenen Teilen, ja. Genauso diese Ich oder Vorstellung von einem Ich ist Akkumulation von verschiedenen Dharmas. Dharmas ist das, was sozusagen, was bleibt. Das, was bleibt, hat eigene Natur. So Abhidharma Kosha erklärt. Das heißt, diese wahre Natur der Dinge, die dann sozusagen eigene Natur haben, diese Natur dann bleibt. Andere Sachen sind Konzepte, die sich immer ändern. Und die sind anderes für alle möglichen Wesen. So zum Beispiel, wenn es eine Form gibt, ja, gibt es, und wir berühren Form mit dem Geist oder mit der Hand, wir berühren Härte, wir berühren Weichheit, wir berühren Schwere, Leichtigkeit. Wir berühren diese Sachen, die dann auch, wenn zum Beispiel, wenn wir Tisch berühren, wenn es Tisch ist eine Form, diese Form, wenn wir Tisch brennen, ist nicht mehr da. Aber so bald eine Form da ist, diese Form hat eigene Natur, und das ist Härte, Leichtigkeit, Schwere, Farbe, diese Sachen dann bleiben, auch wenn diese Form sozusagen gebrannt wird oder verschwindet. Ja? Ist das klar? Und das deswegen, das hat eigene Natur. Zum Beispiel Gefühl. Wenn wir ein Gefühl haben, Empfindung haben, wir haben Freude oder wir haben Nicht-Freude oder wir haben neutrales Gefühl oder angenehmes Gefühl oder unangenehmes Gefühl. Alle diese Qualitäten sich ändern gleich. Ja, haben wir erfahren. Aber die Tatsache, dass wenn wir Gefühl haben, wir empfangen das Objekt, kann sich nicht ändern. Und das ist die wahre Natur von Gefühl, das sich nicht ändern kann. Immer wenn Gefühl da ist, wir empfangen das Objekt. Entweder als angenehm oder unangenehm oder neutral, nicht angenehm, nicht unangenehm. Das kann sich nicht ändern. Das ist sozusagen eigene Natur von dem Objekt. Gemütliches Objekt ändert sich, aber Natur des von Gefühl kann sich nicht ändern. Genauso Wahrnehmung, ja? Wenn wir Wahrnehmung haben, wir nehmen ein Bild von dem Objekt wahr. Egal, was für ein Bild, groß, klein, und so weiter, das ändert sich immer. Aber die Tatsache, dass Wahrnehmung ist, diese Nehmen von dem Bild von dem Objekt, das kann sich nicht ändern. Das ist Dharma. Ja? Alle Sachen sich ändern, aber diese eigene Naturen der Sachen, die mit Ichlosigkeit verbunden sind, die ändern sich nicht. Das ist Abhidharma Kosha. Jetzt in nördliche Tradition, die mit dem Weg von Bodhisattva verbunden ist, diese Qualitäten von den Dingen, Härte, Weichheit und so weiter, die sind auch nur durch Beziehung zu verstehen. Die existieren nicht von sich selbst. Was wirklich existiert, ist dann die Leerheit. Weil solange es eine Relation gibt, es kann nicht eigene Natur sein. Das ist nur Mahayana. Dann die einzige wahre Realität sind nicht diese Qualitäten von Objekten, die bleiben, so Gefühl, Empfang von dem Objekt als angenehm, unangenehm und so weiter. Das ist alles auch nur auf Beziehungen gerichtet. Deswegen, es kann nicht eigene Natur sein. Die eigene Natur von allen diesen Objekten, ob es Form hat oder nicht Form hat, so wie Gefühle, Wahrnehmungen, Wille, Bewusstsein, alle diese Sachen kann man nur verstehen durch Beziehung. Und was durch Beziehung verstanden ist, kann nur entstehen in Wahrheit, in eine Realität. Und das wird definiert als Soheit, weil es nur eigene Realität ist. Der Sachen. Die Sachen haben keine eigene Realität außer, außer diese Leerheit. Weil alle Sachen wir können nur begreifen durch Beziehungen. und was man durch Beziehungen, nur durch Beziehungen begreift, das kann nicht eigene Natur haben. Ist das klar, Lars? Ja, ich glaube so. Oder ja. Okay, dann. It sounds like it's almost a negative definition. It's the lack of. I mean, it is obviously it's not the concept or a phenomenon. This suchness. Also in der Mahayana Lehre, alles, was wir erfahren, eigentlich sind nur Konzepte. In der Lehre von Arhats, es gibt Konzepte und es gibt die wahren Phänomene, so wie Leichtigkeit, Härte. Das sind wahre Phänomene und die haben keine Ich, brauchen keine Ich. Buddhismus ist die Lehre von Ichlosigkeit. Ich ist etwas, was man auf die Realität, was nicht Realität der Erfahrung gehört, aber was man Samarupa, das heißt in Sanskrit, was man auf Realität platziert, aber es ist nicht da. Wir platzieren das auf Realität durch Konzepte. Ja? I didn't quite catch the last part, but yeah. But so In you're saying order to in Theravada? Understand the reality as it really is, you cannot impose something on reality and you should not take something away from reality. Then you can understand reality as it really is. One reality, the emptiness. Okay, thank you. Jetzt Michael, Herr Michael, bitte, bitte. So, Bante, meine Frage ist ein bisschen ähnlich. Die Beschreibung des Prozesses ist so eine Art, wie wird der Geist geklärt, also sowohl im Theravada als auch im Mahayana. Aber das ist ein Selbst, was praktiziert. Und ich frage mich, wie würde man diesen Prozess beschreiben aus der anderen Perspektive der Selbstlosigkeit, dass in diesem ganzen Gefüge überhaupt kein Selbst ist, was praktiziert. Wie würde man das beschreiben? Diese Selbst natürlich existiert. Wenn diese Selbst nicht existiert, dann wir können nicht Moralität üben, wir können überhaupt nichts anfangen. Aber diese Selbst existiert nur in weltlicher Realität. Und nach der buddhistischen Lehre, wir können nicht Buddhismus erklären, wenn wir nicht Klarheit über diese zwei sozusagen Aspekten von der Realität, die höchste Realität, Paramartha, und die weltliche Realität. In der weltlichen Realität, es gibt Personen, es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt Tische, es gibt Wald, es gibt Wagen, es gibt Dhammadipa, es gibt Michael. Alles das existiert, kein Problem, aber nur in der weltlichen Realität, nicht in der höchsten Realität. Und wenn man Soheit erfahren hat, dann die weltliche Realität und die höchste Realität schmelzt zusammen. Für uns, indem wir nicht Buddha sind, die noch schmelzen nicht zusammen. Weltliche Realität ist weltliche Realität. Höchste Realität ist höchste Realität. Aber wenn wir höchste Realität erfahren haben und einen klaren Verständnis davon haben, dann die weltliche Realität sieht nicht mehr so aus als etwas, an was man anhaften soll. Das ist wie ein Traum. Deswegen Buddha ist einer, der wach ist. Er träumt nicht mehr. Wir träumen, indem wir uns mit sich selbst, mit anderen, mit Sachen identifizieren. Aber in der wahren Realität, nichts gehört uns. Und wenn wir sterben, wir werden diesen Zustand erfahren. Das ist auch wissenschaftlich schon bestätigt. Aber wir haben Angst vor diesem Zustand, indem wir nicht Dharma verstehen. Dankeschön. Bitte schön. So, noch jemand, es gab eine Frau da aus China, sie ist verschwunden, sie wollte was fragen. Doch, ich bin hier. Genau, ich. Nee, Tura ni Putien und Nichimari. Ich habe nur Bild, Kamera ausgeschaltet. Ich bin da ganze Zeit sehr konzentriert. Sehr auch. Okay. Und vielen Dank Aber für die. warum erscheinst du nicht hier an Doch, dem ich Screen? denke, ich sehe mich selber. Ich sehe auch Sie, Lehrer. Oh, okay. Genau. Vielen Dank für die Lektion. Lektüre. Also das hatte mich wirklich sehr weitergebracht über Samadhi, über Yoga-Begriff und so weiter. Ich habe spezifisch zwei Fragen, ja. In Chinesisch reden wir über Minxin Jianxing, haben Sie bestimmt gehört. Ja, Ist das das ist der Ton? Zen. So den Tanzong, Tanzong,对. das ist Zen. Bitte schön. In der Theravada, dieser Prinzip, man hört nie davon. Das ist in Zen. Und was ist diese Mingxin? Mingxin heißt diese Geist, das sieht Tathagata Garbha, Zhulai Zhang. Ist Zen das ist basiert aus Zhulai Zhang. Tibetanische Lehre ist auch basiert aus Zhulai Zhang. Tantra. Ist das nicht den gleichen Zustand wie Samadhi? Nicht unbedingt. Aber das heißt Indem eigentlich. man sieht, dass der Geist hat sozusagen keine Bleibe, das ist auch Mingxi. Keine Haftung, keine Anhaftung. Das ist Keine Minxin Ahnung. Jianxing. Anhaftung. Und in Heart Sutra gibt es auch so einen Ausdruck. Heißt Xing Wu Gua Ai. Richtig? Das ist Ja. ähnlich. Das ist wie Minxin Jianxing, aber nur in einem anderen Ausdruck. Ja, es ist wahr. Keine Haftung, keine Anhaftung. Genauso. So, da versteht man Zhulai Verstehen ist immer das Leichteste, ne? Diese Das ist. Zhulai Zhang gehört zu allen Wesen. Warum sollen wir uns nicht an die Wesen ärgern? Weil sie haben Natur von Buddha. Natur von Buddha ist Natur, die man nicht einnehmen kann. Die gehört niemandem. Das heißt, ein kleines, ein gerade geborenes Kind ist ein Lulai, ist ein Buddha, richtig? Weil das ist total Aber naturentsprechend. er ist ein Buddha mit Hindernissen, weil er immer klein Wenn er wirklich Buddha wird, er wird Julai Zhang ohne Hindernisse. Wir sind Julai Zhang mit Hindernissen, Ah, indem okay. wir noch Tendenzen haben, anzuhaften. Aber diese Natur des Buddha ist wahre Natur von allen Wesen. Aber das Kind hat auch diese Natur, aber er haftet an Sachen. Aber Buddha haftet nie an Sachen. Warum er haftet an Sachen? Indem er hat noch Tendenzen des Geistes. Zuneigung, Abneigung. Ein Kind ist bedroht von Überlebensgefahr, ne? Natürlich, er kann nicht ohne Zuneigung existieren. Aber er ärgert sich, aber gleich vergisst. Er haftet, aber gleich vergisst. Deswegen, er ist näher zur Wahrheit als die Erwachsenen. Okay. Also ist es zwischen Buddha und Erwachsenen. Etwas vielleicht, ja. Okay. Aber er hat nicht die Weisheit von Buddha. Die Weisheit von Buddha ist, den Geist immer in Ruhe lassen, ohne Schwankungen. Er hat nicht diese Weisheit. Aber er hat die Weisheit gleich vergessen. Und wenn er haftet, auch nicht zu lange, wenn man Objekt ändert, er wieder haftet an andere Objekt, er vergisst sehr schnell. Okay, ich habe etwas verstanden. Mehr verstanden, vielen Dank. Und zweite Frage, für mich ist recht wichtig. Sie erklären im Be also in dieser Format mit Geist zum Objekt, ja? Und was ich fragen möchte, ist es möglich, dass diese Objekte auch eine Beschäftigung sein kann, das Dynamisches, zum Beispiel Bodenkehren, weil in Chinesisch haben wir immer einen Begriff, heißt Zhao Di Sheng, das ist jemand, der Boden kehrt, aber unheimlich in Achtsamkeit höheres Level erreichen kann. Und deswegen war meine Frage, Ja, ist so Objekt, lange. weil ja das nicht realistisch im Leben, dass man mit einem Objekt sich beschäftigt. Aber es ist möglich, dass ich mit einer Beschäftigung ja machen, zum Beispiel Haushalte machen, kehren oder so ähnlich. Kann ich auch dadurch die, sag mal, die Samadhi-Level, diese viele Stufe auch ähnlich zu erreichen. Aber der Unterschied Nee, ist, dass das der ist Geist Samadhi, beschäftigt. Samadhi von Zen ist Samadhi von Weisheit. Es ist nicht Schmelzen mit dem Objekt, aber das ist Samadhi von Weisheit. Deswegen, man kann alle Aktivitäten machen, ohne gestört zu sein. Fegen, Bäume pflanzen, und so weiter, kochen. So lernt man in der Kloster. Ich habe auch selbst lange Zeit gelernt. Man lernt alle Sachen machen mit Achtsamkeit und Wissensklarheit, aber nicht mit dem Objekt zusammenschmelzen. Wenn man zusammen mit dem Objekt schmelzt, dann man wird nicht bewusst von anderen Sachen. Und das ist nicht dann im Sinne von Training von Bodhisattva. Das Aber bedeutet. man kann sich trainieren in Einspitzigkeit des Geistes. Das ist sehr wichtig. Aber nicht da bleiben. Man lernt in dem Zen-Kloster. Ich habe auch selbst lange gelernt. Zu machen ohne bleiben. zu machen, ohne bleiben. Schwer zu Später reden verstehen. wir. Weil die Natur des Geistes ist klar von Natur. Zu bewegen. Natur der Geist ist zu bewegen. Und zu stillen ist eine Arbeit. Bewegen und Stille ist nicht etwas, was nicht zusammenkommen kann. Bewegung und Stille sind nicht zwei Sachen. Bewegung in Stille, das ist, was wir lernen. Ohne Bewegung kann man nicht leben. Okay, okay. Man muss Ah, denken, man jetzt muss sehe reden, man muss Körper bewegen, aber in Ruhe, durch Weisheit. Okay, ja, das ist eine Genug, sehr, genug. ja, super, super. Ich glaube, Jetzt die sind. noch andere Fragen? Vielen Es Dank für gab, deine gute ja, Lehre. bitte, bitte, bitte. Es gab noch jemanden, der wollte was fragen. Christiane. Ja, Bitte, guten Tag. Christiane. Erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich hoffe, dass ich jetzt meine Frage richtig platzieren kann. Ich denke, ich habe verstanden, was Sie gesagt haben, aber zwei Begriffe sind mir da. Das habe ich nicht verstanden, da bin ich hängen geblieben. Also Sie haben gesagt, dass wir Konzepte entwickeln, dadurch, dass wir Relation zu Dingen wahrnehmen. Also das heißt, Gefühle, Wahrnehmung haben gesagt, also eigentlich das eine Subjektivität, ne, die ich mit auf ein Ding oder einen Menschen oder so beziehe. Sie hatten aber auch gesagt, wie so ein Ausschluss habe ich das verstanden, wie Leichtigkeit und Härte würden jetzt dazu nicht gehören. Und das habe ich nicht verstanden. Weil Härte kann sich doch, Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Birne nehmen würde und lasse die einfach mal 2 Tage stehen, wird die weich. Die bleibt auch nicht hart. Das ist doch auch eine, wie soll ich sagen, ist ja auch keine Realität, ne? Es ist auch subjektiv, das, was ich in dem Moment sehe. Sie Ich haben ein bisschen falsch verstanden, ja? okay. Wie zum Beispiel ein Tisch, ja? Ja. Ein Tisch ist was Buddhismus anbetrifft, ist ein Konzept. Ja. Weil zum Beispiel ein Maus sieht keinen Tisch. Ja, wir sehen Tisch, indem wir ähnliche Karma haben, ja? Und indem wir ähnliche Erfahrung gemacht haben in der Vergangenheit. Deswegen sehen wir Tisch, ja? Und wir nehmen das sozusagen garantiert, dass die anderen Wesen auch sehen Tisch. Aber das ist nicht wahr. Die Katze sieht keinen Tisch. Aber die Katze, wenn sie Tisch berührt, sie spürt auch Härte oder Leichtigkeit oder Weichheit oder Grobheit, oder Weichheit, Schwere oder Leichtigkeit, alle diese Erfahrungen sind gleich, aber die Härte für einen Krokodil, ja, dieser Tisch ist gar nicht hart, der Krokodil hat so harte Zähne für ihn. Tisch, er kann durch Tisch mit den Zähnen durchgehen und sie kauen, aber wir empfinden Tisch als hart, weil unsere Hände sind weich, ja? Das ist klar. Alles ist Relation. Genau, alles ist Trotzdem, Relation. Das wollte ich nämlich, ja genau, das war das, wo ich jetzt eben hängen geblieben bin. diese Qualitäten, solange eine Form da ist, diese Härte, wenn wir diese Form erfahren, diese Härte immer da. aber Tisch ist nicht mehr da, aber Härte ist immer da, Und da indem bleibe ich, so genau, da bleibe lange ich jetzt eine hängen. Das Form. verstehe ich nicht. Da bleibe ich jetzt gerade an dieser geistigen Klippe, bleibe ich hängen. Ja, die Härte ist etwas, was keinem Ich gehört, was einfach die Qualität von dem Objekt ist. Und Okay. diese Qualität, solange Objekt da ist, Objekt kann sich ändern, aber die Qualität von Härte, solange ein Objekt da ist, sie bleibt. Okay, Und jetzt was habe ich. bleibt, das ist eigene Natur. Okay, danke. Diese eigene Natur kann man nicht brechen. Auch nicht durch Logik, auch nicht durch Hand. So wird Abhidharma Kosha erklären. Das, was man nicht brechen kann durch Geist oder durch Hand, das bleibt. Und was bleibt, das ist die wahre Natur der Dinge. Gut, danke. Jetzt habe ich es. Merci. Okay. Tisch bleibt nicht, Haus bleibt nicht, Wagen bleibt nicht. Aber solange ein Wagen da ist, ein Tisch da ist, ein Baum da ist, irgendwelcher Gegenstand da ist, die Härte, wenn wir diesen Gegenstand berühren, die bleibt. Und wenn Härte da ist, muss es Weichheit da sein. Ist das dann die Diese Eigenschaft? Qualität. Diese Eigenschaften, die dann bleiben, aber Genau. die Objekte sind Konzepte, Ja, aber die okay. wahre Eigenschaften von den Objekten bleiben. Das Ja. ist die buddhistische Lehre, wie es in Theravada, in Abhidharma Kosha, man kann sagen, im früheren Buddhismus wird so erklärt. Dann Mahayana ist sozusagen Lehre von Nicht-Dualität. Also Dualität ist Beziehung. Und was Beziehung ist, kann nicht bleiben. Was bleibt, ist nur die Leerheit. Ja. Super. Vielen Dank. Dann machen wir Schluss. Wir übergeben dann Verdienst für alle Wesen. Lars hat noch eine Frage, aber wir lassen das für nächste Mal. Okay? Dann ich übergebe Verdienst auf Chinesisch, und dann auf Deutsch. Yuen yi zi kong te pu ji jie, wo deng yi zhong sheng jie kong cheng fo dao. Möge Verdienst von dieser Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Wachheit von Buddha erreichen können. Om Mitum. So, alles Gute und bis nächste Woche. Okay? Und schönen Wochenende, und ciao, ciao. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank. Okay.